Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 489 Freitags im Patentamt. Themenleute, Xiaomi patentiert was, Samsung patentiert was und Amazon will was nachmachen. Unglaublich. News waren diese Woche ziemlich verhalten. Und ich probiere heute auch wirklich die den Uncast mal etwas kürzer zu fassen. Und in der Community war auch ein bisschen was los. Das kann ich dann auch etwas komprimieren. Ja. Und natürlich die App der Woche, wie immer. Ja, diesmal ist es ein Spiel. Das verrate ich schon mal. Ja. Gut. Thema: Xiaomi patentiert Mini-Display auf der Rückseite des Gerätes. Manche Ideen sind wirklich so simpel, aber dennoch brillant, dass man sich fragt, wenn man das hört: Mensch, warum habe ich da nicht schon vorher dran gedacht? Ja. Wir kennen das ja verschiedenen, ich glaube, Vivo hat es gemacht mit einem Handy, das quasi zwei Displays hat, auf der Rückseite eines und auf der Vorderseite natürlich, klar, um eben die Selfies zu machen und so. Aber Mensch, da muss man doch nicht unbedingt so ein großes Display haben, haben die Leute bei Xiaomi gedacht. Und tatsächlich, die haben also auf der Rückseite eine geniale Kamera, eine Front-Facing-Kamera gibt es offenbar nicht. Und da wurde auf der Rückseite ein zweites Display integriert, allerdings klein, rechts oben in der Ecke. Ungefähr so groß oder genauso groß wie das Quad-Camera-Array, das da dran ist. Ja. Und somit hat man einen kleinen View-Monitor, ja, wo vollkommen ausreichend ist für jetzt gucken, ob man sein Gesicht in der Mitte hat beim Selfie und so weiter. Ja. Und dann kann man hier quasi auslösen und braucht eben auf der Vorderseite keine weiteren Kamerasensoren. Ziemlich cool, finde ich. Und wie gesagt, das sind solche Sachen. Ja, Mensch, warum denn nicht gleich so? Klar, das Teil hat viel Vorteile. Man braucht nicht besonders viel Platz, um das zweite Display einzubauen. Es nimmt nicht viel Geld in Anspruch, so ein Mini-Display hinten als zweites Display noch einzubauen. Und ja, es hat auch noch weitere Funktionen, beispielsweise die Uhrzeit kann dauerhaft angezeigt werden auf diesem kleinen Display. Also ganz alleine für die Selfie- und Kamerabedienung ist es nicht, sondern man kann hier doch noch ein paar zusätzliche Infos rüberbringen. Dieses Mini-Display wird auch nicht so viel Strom brauchen, dass irgendwas gegen ein Always-On spricht, das heißt immer angeschaltetes Display hier auf der Rückseite. Damit man immer sofort sieht, was, wie zum Beispiel Uhrzeit ist oder kurze Nachrichten kann ich mir da vorstellen, ja, Informations-Icons über eingegangene Nachrichten etc. Ne? Richtig interessante Sache. Und es hat sich jetzt eben Xiaomi patentieren lassen. Das heißt noch nicht, dass das Gerät demnächst rauskommt. Aber das deutet darauf hin, dass es zumindest mal eine Überlegung gibt, ein solches Gerät bei Xiaomi auf den Markt zu bringen. Mhm. Und damit behält man natürlich auch seine Innovation im Laufen, ja, wenn man sowas schon plant. Und vielleicht, ich meine, Xiaomi ist eine relativ schnelle Firma. Das Ganze ist auch schon betitelt hier bei diesem Patentantrag mit My Mix Dual Display. Also wer weiß, vielleicht hauen die uns das Anfang nächsten Jahres schon um die Ohren. Und ich bin für solche innovativen Sachen immer wieder zu haben. Ja, finde ich sehr, sehr spannend, sowas. Und warum denn nicht? Also das sind Ideen, die gefallen mir. Nun, eine besonders brillante Idee ist das, was Samsung sich patentiert hat, jetzt nicht unbedingt, Aber es ist optisch der absolute Hammer. Wenn man das sieht, hier ist so ein, ich nehme mal an, das ist ein Rendering, ja, was durch dieses Patent möglich ist, denn es handelt sich darum, um, oder da, ja, darum, um eine rundum, sagen wir mal, ein rundum Waterfall-Display. Ja. Bisher hat man das ja so an der Seite, geht das so ein bisschen abgerundet runter. Ja. Und bei diesem Patent ist auf allen vier Seiten 90% Winkel, ja, also rund um Waterfall-Display, gar keine Bezels mehr. Überhaupt keine mehr. Also faszinierend. Das, die komplette Front ist Display. Nicht eine einzige Stelle, wo da was anderes ist. Cool. Ist das nicht genial? Das finde ich sehr, sehr spannend. Und wenn das Samsung mit der Software dann auch hinbekommt, dass das Halten dann eben keine Funktionen auslöst. Das ist softwaretechnisch sicherlich sehr, sehr gut zu machen, braucht aber Ideenreichtum. Und dann finde ich das ausgesprochen interessant. Ich finde es sehr schön. Also wenn wirklich mal ein Gerät rauskommt, das genauso aussieht, dann sind wir wieder einen Schritt näher an diesen Geräten aus The Expanse, ja, wo auch kein Rahmen, kein Bezel mehr vorhanden ist. Ja. Wie gesagt, kleine Schritte, aber stetig. Und das ist wirklich eine faszinierende Geschichte. So ein Smartphone würde ich mir holen. Ja, klipp und klar. Egal, welche Firma das rausbringt, wäre das auf jeden Fall ein absolut ein absoluter Favorit. Ja. Wie gesagt, das Rendering ist das, was mich hier besonders fasziniert, und so wäre das eine geniale Geschichte. Ich bin schon eigentlich schon fast traurig darüber, dass Samsung sich das patentieren gelassen hat, weil das bedeutet, dass wohl so schnell kein Gerät von Huawei, Xiaomi, Oppo hier rauskommt, wo das dann auch, sagen wir mal, erschwinglich ist und die weiteren technischen Daten auch passend zum guten Preis vorhanden sind. Ich sag mal, wenn Samsung so ein Gerät rausbringt, ja, dann müssen wir sehr tief in die Tasche greifen, und naja, die Oberfläche ist auch so eine Sache. Aber wie gesagt, schauen wir mal, vielleicht lizenziert ja dann auch Samsung diese Displays an Konkurrenten. Das wäre nichts Besonderes, geht wohl hier auch nur um die Preise, ob das dann für die Konkurrenten überhaupt noch interessant ist. Gucken wir mal. Ja, und Amazon hat was geplant, was ein Schlag gegen Google Stadia ist. Ja. Die möchten nämlich einen eigenen Game-Streaming-Service auf die Beine stellen, aber nicht etwa mit einer eigenen Konsole oder so, sondern mit Next-Gen-Konsolen. Ja? Und man visiert da Weihnachten 2020 an, was auch vernünftig ist. Dort kommt nämlich dann eben aller Wahrscheinlichkeit nach auch die PS5 raus. Und ich denke, dass Amazon da dann für die PS5 einen solchen Streaming-Service anbietet und auch wohl mit mit der Xbox, also mit Microsoft dann. Und dann werden wir sehen, wie das Ganze dann besteht und wie weit dann auch Stadia gediehen ist. Da komme ich gleich nochmal dazu. Bisher ist es wohl eher schlecht als recht. Aber Amazon könnte da durchaus interessante Impulse bringen. Amazon ist ja mit seinen Videodiensten auf allen prominenten Konsolen und Geräten mittlerweile auch vertreten. Also egal ob Smart TV oder eben Hier mit auf der PS4, ja, oder Xbox One, da sind die alle drauf, die Amazon-Apps. Und da wäre doch ein guter Ansatz. Also zunächst, wie gesagt, wird hier von Next-Gen-Konsolen gesprochen. Aber wer weiß, vielleicht sind da auch genug stark ausgestattete Smart-TVs mal irgendwann interessant. Ja? Oder vielleicht gibt es hier dann auch die Smart-TVs von Amazon, ja? Die das dann auch können. Ja, so wie es jetzt eben die Amazon Echo TV-Geräte gibt. Ja, da hat man sich mit Grundig kurzerhand zusammengeschlossen, beispielsweise, und hat da eben Amazon TV-Geräte herausgebracht mit integriertem Amazon Echo. Coole Sache. Und genau so könnte das dann auch passieren. Also das heißt, man wird hier auch mit diesem Dienst vertreten sein. Ja. Ob das jetzt eine direkte Konkurrenz wird zu Stadia, das weiß man noch nicht, weil es eben jetzt noch sehr, sehr früh ist, dieser ganze Vorgang, diese ganze Anbahnung von diesem Streaming-Service. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es zumindest auf den Heimgeräten, das heißt die Sachen, wo man eben zu Hause macht, dass da dann Amazon richtig stark präsent sein wird. Auf den Mobilgeräten muss ich sagen, da wird es etwas schwieriger. Und ich glaube, da könnte Stadia dann seine Stärken präsentieren, wenn denn Stadia auch tatsächlich auf Smartphones funktionieren würde. Momentan funktioniert es nämlich nicht. Dass all diese ganze schöne Welt, und jetzt komme ich zu den News, die ganze schöne Welt, die uns Google mit Google Stadia versprochen hat, ist nicht vorhanden. Bisher geht es nur mit dem mitgelieferten Chromecast Ultra, noch nicht mal mit einem vorhandenen, sondern nur mit dem mitgelieferten Controller und auch noch verkabelt. So sieht die Welt momentan aus für Google Stadia. Natürlich wird sich das ändern, aber sowas bleibt im Gedächtnis, so ein Start. Ja, der ist nämlich gründlich misslungen. Ich habe zwar auch den einen oder anderen positiven Artikel gelesen, aber im Großen und Ganzen ist die Tech-Presse nicht unbedingt begeistert. Selbst die Google-lastigen Seiten, News-Seiten sind nicht sehr erpicht von diesem System bisher, eben weil das Versprochene so weit weg ist von der Realität. Man hat uns das Always-on-Gaming versprochen, also quasi das Spielen, wo immer man ist, Smartphone, Computer, am Fernsehen, überall sollte das funktionieren. Und jetzt funktioniert es nur mit dem Chromecast Ultra am TV. Schwach, ganz schwach, ja, keine gute Vorstellung. Und dann kommt auch noch eine Meldung diese Woche rein, da bin ich verwundert. Es mehren sich die Spieler, die berichten, dass der Chromecast Ultra dermaßen heiß wird, dass der auch abschaltet. Der Chromecast Ultra überhitzt offenbar beim Spielen mit der Founders Edition von Stadia, und mehrere Nutzer sprechen, dass nach 3 Stunden das Gerät absurd heiß wird. Ja, und das ist schon sehr bedenklich. Ich bin mir noch nicht sicher, wie das zusammenhängen kann. Sehr viel, also nicht nur einzelne Nutzer, mittlerweile sind es relativ viele, wo davon berichten. Ja. Deswegen ist es schon fraglich, wieso das passiert. Denn eigentlich sollte ja der Chromecast Ultra ursprünglich nur das Bild streamen. Ja, und eben eigentlich sonst nichts machen, das Bild streamen. Aber offenbar ist das nicht alles. Das würde auch erklären, warum normale Chromecast Ultras einfach noch nicht funktionieren. Nur die neue mitgelieferte Version mit der entsprechenden Software funktioniert. Also muss da doch noch mehr sein. Das ist eine interessante Frage. Das werden sich sicherlich auch hier die Hacker ganz genau angucken. Was passiert da im Chromecast Ultra? Sind da doch rechenintensive Aufgaben erforderlich? Wird da doch eben mehr gemacht als nur das Bild übertragen? Offenbar, ja, sonst wäre das hier wohl nicht der Fall mit dieser Überhitzung. Denn der Chromecast ist eigentlich nicht gedacht für irgendetwas anderes zu machen, außer eben Videos zu streamen. Ja. Sehr, sehr interessant. Ja. Und wie gesagt, die frühen Reviews und Impressionen von Stadia wird hier auch nochmal in dem Artikel von Android Central erwähnt. Ja, sind sehr gemischt, wenn nicht gar sehr negativ. Ja, die Erwartung ist natürlich hoch. Ich meine, 129 Euro für das Stadia Founders Kit, 129 Euro ist zu viel für das, was momentan Stadia überhaupt bietet. Ja. Davon aber abgesehen, dass man noch monatlich für die Spiele zahlen muss und ja, auch die Spiele werden, das Spieleangebot wird sehr wahrscheinlich nach noch sehr weit ausgedehnt werden, aber momentan ist das Spieleangebot, naja, reden wir nicht davon, da würde ich keine 10 Euro dafür zahlen, im Monat noch nicht mal annähernd. Ja? Wenn ich sehe, was ich da auf Dauer geboten bekomme, bei dem PlayStation Network Plus, ja, da kann ich die Spiele dann auch herunterladen, ja, und eben auf der Konsole spielen. Da wird die Internetverbindung oft nur zum Überprüfen von dem aktuellen PSN-Status benötigt. Also, mein Lieber, ich weiß nicht genau, wie ich im Moment jemand erklären sollte, warum er Google Stadia nehmen sollte. Ja, keine Ahnung. Also da gibt es auch noch vor der PS4 gibt es auch noch andere Konsolen, ja, wenn man mobil sein will, ich sag nur Nintendo Switch, ja, Lite-Version oder eben die Vollversion, ja, auch das sind Möglichkeiten. Ich weiß nicht, was da sein soll, ne? Keine Ahnung, was das der Vorteil sein soll momentan. Ja. Und das ist genau das Problem. Für den Gamer macht es am Ende spielt es keine Rolle, ob man streamt oder ob man das Spiel kriegt zum Download oder so, ja. Wenn es denn eben nur an einem Platz funktioniert. Ja, klar, die super flexible Welt, wenn die wahr wird, wie es Google vorgestellt hat, ja, dann okay. Tja, Google, was machen die denn? Also wenn man so einen Dienst wie Stadia startet, ne, dann guckt ja auch so die Presse immer wieder, ja, wie wird es sich das entwickeln, und man stelle sich vor, die Spieler zocken gemütlich, ja, und dann gibt Google irgendwann bekannt, dass der Dienst eingestellt wird, ja, die Spielstände, alles ne, weg. Und man hat keinen Zugang mehr zu den Spielen überhaupt. Und das ist eine ziemlich heftige, Geschichte. Und wenn man dann hört, in dieser Zeit, wo Google Stadia oder wo Google so ein brisantes Projekt vorstellt, dass dann Google permanent Dienste einstellt, ja, dann wird es einem Angst und Bange. Auch jetzt hat Google wieder gesagt, Google Print, ja, Google Cloud Print wird Ende 2020 eingestellt. Das ist das Aus für flexibles Drucken, weil mittlerweile hat sich das als Standard ziemlich durchgesetzt. Keine Ahnung, was Google da reitet, warum die das dann nicht mehr machen wollen. Keine Ahnung. Ich bin sprachlos. Ja? Das heißt, jetzt muss die Tech-Branche wieder eine neue Umsetzung finden. Vielleicht nicht schlecht, ja? Aber Jetzt hat's gerade angefangen, ja, dass hier die Firmen anfangen, in ihre Geräte die Möglichkeit einzubauen, ja, in zum Beispiel Wi-Fi-Drucker und so weiter hier wunderbar einfach über Google Cloud Print zu drucken. Und jetzt kommt Google und sagt, nee, ja, am Ende 2020 wird das nicht mehr gehen. Und somit sind vor allem ältere Drucker eben dann ab 1. Januar 2021 für so eine Aufgabe eben nicht mehr funktionsfähig. Ziemlich heftig. Vielleicht hätte man eben doch lieber auf einen freien Open Source Drucker-Spooler setzen sollen, denn man sich an oder mit der mit dem Router betreibt, ja, vielleicht ein kleiner Pi dran, Raspberry Pi als Druckerspooler, ja, und da wäre das vielleicht besser. Jetzt haben wir wieder größere Probleme, dann das Ganze kompatibel zu machen, weil eben jetzt alles auf das Google Cloud Print hier gesetzt hat, und wie das dann mit den Smartphones wird, auch da müssen wir mal warten. Das wird noch eine haarige Geschichte, wo uns sehr viel Kopfzerbrechen bereiten wird. Weniger Kopfzerbrechen wird das Color OS 7 von Oppo verbreiten, denn das ist in unseren Breiten eigentlich relativ selten noch. Ja, Oppo ist nicht gerade die meistverkaufste Marke hier bei uns, ne? dennoch ist das Color OS 7 eine interessante Weiterentwicklung eben dieses Color OS. Color OS ist übrigens das Android von Oppo. Voll kompatibel natürlich, ja, aber auch hier fällt auf momentan, dass Oppo in starker Weise das Color OS als eigenes OS präsentieren. Ich vermute, dass auch Oppo jetzt langsam anfängt, Vorsorge zu betreiben, falls irgendwann Oppo auch mal in Ungnade der Amerikaner fällt, dann zu sagen, na und, wir haben doch Color OS und fertig ist die Geschichte, ja. Also ich denke, das kann man hier deutlich sehen, diesen beiläufigen Ton, der da mitschwingt. Im Prinzip wird Android schon nicht mehr erwähnt. Ja, es geht nur um das Color OS 7. Ja. Obwohl das Color OS 7 ziemlich nah an der Stock Android UI ist, aber das ist eben auch unter Umständen auch ein Hinweis daran, weil die Stock Android ist ja Open Source und damit kann man weitermachen, selbst wenn man sagt, Android? Was ist Android? Das ist Color OS. Fertig. Also, apropos Oppo. Oppo bietet mit der Moreno 10-fach Zoom Special Edition. Ja, ich denke mal, so heißt das Gerät. Ansonsten müsste ich sagen, Oppo Reno 10x Zoom. Ja, glaube ich nicht. Jetzt, wie gesagt, eine Special Edition mit, wow, haltet euch fest, 60-fach Digital Zoom, WOOC Flash Charge 3.0 und 12 GB RAM. Yay, 256 GB interner Speicher runden das Ganze dann eben ab. Das Ganze wird am 30. November erscheinen. Erstmal in Malaysia, aber dann auch in anderen Ländern. Ob es in Europa startet, weiß ich nicht genau. Ein 6,6 Zoll AMOLED-Display ist vorhanden. Und eine Pop-Up-Kamera, ganz lustig, wie die rausgeklappt wird, die wird einfach so wie so eine Haifischflosse seitlich, also oben, aber die geht so ein bisschen nach der Seite raus, ja, also das muss man sehen, das ist faszinierend. Von daher, ja, gut, auch nicht schlecht. Und das Gerät hat einen 855er Snapdragon mit Triple-Kamera, 13 Megapixel Telefoto ist ebenfalls mit dran. Und im Moment läuft da zwar noch Color OS 6, aber das Color OS 7 wird ja ganz klar auf dieses Top-Gerät auch kommen, sobald es verfügbar ist. So, das erste Bild von der Honor Magic 2 Watch ist aufgetaucht. Ja, einer der Smartwatches, die mich besonders interessieren. Und ja, sie sieht optisch schon mal, also das, was man hier sieht, ist schon mal sehr, sehr gut aus, gefällt mir. Aber bitte, Ich hoffe, dass es noch eine andere Version gibt, wo was anderes drauf ist als der Tachymeter am Rand. Das ist so ziemlich das Letzte, was ich brauche. Eine Geschwindigkeitsberechnung zum Ablesen da. Das ist sinnlos. Wer kam eigentlich überhaupt auf die Idee, sowas auf eine normale Uhr im Jahr 2019 zu machen? Ja, Tachymeter. Hallo? Das Ding hat GPS drin, das kann die Geschwindigkeit per GPS messen, da brauche ich keinen Tachymeter. Ja? Was hier einfach besser wäre, wäre eine Minutenmarkierung, ja, also die Minutenzahl einfach auf dem Ring oder für mich persönlich, aber wahrscheinlich für den Massenmarkt auch nicht, genauso wenig interessant wie der Tachymeter, ein Kompass, ein verstellbarer Kompassring. Ja, das ist eine ganz faszinierende Sache, nämlich mit jeder Zeigeruhr kann man die genaue Himmelsrichtung bestimmen, ja, und so ein drehbarer Ring, wie es bei einigen Outdoor-Watches auch gibt, so ein drehbarer Ring, dann kann man dann leicht einstellen, wo dann eben das entsprechende, die entsprechende Himmelsrichtung ist und kann dann da genau ablesen, ohne dass man sich das dann denken muss. Ja, wo die Himmelsrichtungen sind. Geht nämlich ganz einfach. Aber das ist jetzt zu langwierig, das zu erklären. Aber ja. Nur, wie gesagt, eine Minutenanzeige wäre auch noch gut, ja, wenn einfach hier die Minutenzahl draufstehen würde, statt ein Tachymeter ringsrum oder ähnliches. Es gibt da noch mehr Sachen, was man mit so einem Ring machen kann, übrigens. Ja. Und von mir aus schreibt da die Städte drauf, einen Indikator im Watchface, welche Zeitzone gerade aktiviert ist, dann hat es auch noch eine vernünftige Funktion. Aber Tachymeter? Tachymeter? Meine Güte, da müssen wir ja fast schon zur See fahren, ja. Und aber dann wird es schwierig, ne, abzuschätzen, wie viele Kilometer man gefahren ist. Aber das kann man dann mit den Faden machen, ja, und dann umrechnen. Ja, so wird es gemacht und deswegen gibt es den Tachymeter. So, vor 100 Jahren hat man den mal gebraucht, Mensch! Eieiei. Dennoch, ich bin gespannt auf die Honor Magic Watch 2 und die wird wahrscheinlich jetzt morgen am 26. November vorgestellt werden, auf dem Launch-Event, wo auch das Honor View 30 vorgestellt wird. Da sind schon Renderings aufgetaucht und auch reale Bilder bereits, die zeigen, wie das Gerät aussieht. Große Überraschung gibt es nicht. Das Kamera-Array hinten ist da das Einzige, was ein bisschen raussticht, ja. Vorne auf der Vorderseite ist auf jeden Fall das relativ große Punch-Hole zu sehen mit der Front-Facing-Kamera und da noch auf jeden Fall noch andere Sensoren drin ist, schon wäre das nicht so groß, ja. Das Honor View 30, was in Asien ja V30 heißt, das wird als normale Version und als Pro-Version geben und auch als 5G-Gerät wird es vorhanden sein. Also die Top-Version 5G wird auf jeden Fall, und das ist übrigens eine Premiere bei Honor, das erste 5G-Gerät von Honor, wird ein Kirin 990 5G-Chip haben, Full HD plus IPS LCD-Display, 6,57 Zoll. Es gibt eine Version mit 6 GB und natürlich auch mit 8 GB Speicher, 128 GB Storage intern. Da wird es sicherlich auch noch, zumindest bei der Pro-Version, auch noch eine geben mit 256 GB, 4200 mAh Akku und 40 Watt Fast Charging Support. Das ist wirklich schnell. Und die Honor Magic UI 3.0 wird da drauf sein. Die Front-Facing-Kamera wird 40 Megapixel wohl haben, genauso wie die 40 Megapixel-Kamera hinten mit 8 Megapixel Telefoto und 8 Megapixel OIS White Angel Modus. Und wunderschöne Farben wird es geben: Icelandic Fantasy, Magic Night Star River, Charm Star Blue und Twilight Orange. Wow, cool. Vor allem das Icelandic Fantasy, das finde ich mal sehr, sehr genial. Nur blöde wenn man da eine Hülle dran macht, ja, also, ja. Naja. Gut, das Honor View 30 mit 5G, in der 5G-Version ist auch bei AnTuTu aufgetaucht als Benchmark und wird klar, dass das Teil also wirklich weit vorne mit dabei ist. Es ist fast gleich auf mit dem Mate 30 Pro, nur minimal schlechter bei den Werten. Bei einigen ist es so, ist sogar das V30, oder zumindest bei einem ist das V30 sogar überlegen, und zwar in der GPU. Warum das so ist, kann ich nicht sagen. Aber es ist tatsächlich so, hier werden das V30 Pro und das Mate 30 Pro eben gegenübergestellt, während bei der CPU leicht das Mate 30 vorne ist, bei der UX ebenfalls ganz leicht. Beim Speicher ist das Mate 30 dann etwas stärker vorne und ganz, ganz leicht allgemein, also diese übergreifende Wertung, ja, während eben bei der GPU das V30, View 30 eben deutlich vorne ist. Keine Ahnung. Und hier kommt vielleicht auch gleich wieder eine Berichtigung zu dem, was ich eben gesagt habe. Offenbar gibt es eben auch die 5G-Version. Natürlich war mir eigentlich klar, dass da was nicht stimmen kann mit 256 GB interner Storage. Denn das ist das, was eben bei AnTuTu auch angezeigt wird. UFS 3.0 wird als Format von dem Storage benutzt. Das heißt maximale Effektivität. Cool. Also, so sieht es aus. Mehr wissen wir eben morgen. Wie gesagt, das Live-Event, das wird sehr interessant werden, denke ich. Und da wird man vielleicht noch einiges hören, auch über das MatePad Pro, das es da gibt. Aber vorher noch kurz eine Anmerkung. Das Huawei Mate 30 Pro hat auch bei iFixit gut abgeschlossen. iFixit, die testen ja, wie gut kann man Ersatzteile ausbauen, einbauen, kann man das Teil zerlegen und so weiter. Und gerade da sind die Flaggschiffe von den Anbietern oft so gut wie nicht reparierbar. Und das ist sehr, sehr schlecht. Das Huawei Mate 30 Pro, das hier getestet wurde von iFixit, hat relativ gute Wertungen bekommen, immerhin. Und da sieht man auch, wie das zerlegt werden kann. Ja. Und ja, die Bastler wird es freuen. Klar, es gibt bessere, modularer aufgebaute Geräte, die noch einfacher zu zerlegen sind und reparierbar sind. Klar, natürlich. Aber für ein Flaggschiffgerät ist das eines der besten, das man momentan kaufen kann. Zum Beispiel, also das Galaxy Note 10 Plus hat eine Wertung von 3,5 bekommen. Das Pixel 4 XL 4,10 hier dieses Huawei Mate 30 Pro hat immerhin 5,10 bekommen. Also ist nicht so schlecht im Vergleich. Coole Sache. Das Huawei Mate Pad Pro. Endlich wieder ein gutes Android-Tablet. Es sind nämlich jetzt schon die Daten rausgekommen. Ja? Und das Teil, nur mal kurz zusammenfassen, hat ein Punch-Hole-Display, 10,8 Zoll, hat den Kirin 990 Prozessor drin und einen großen Akku mit 15 Watt Wireless Charging. Ja. Und die technischen Daten sind endlich mal wieder vernünftig für ein Gerät. Zunächst mal das IPS-LCD-Display hat es mir gleich angetan. 2560x1600 Pixel Auflösung mit DCI P3 Color Gamut. Das bedeutet, ja, das SVGA-Farbprofil lebt damit. Dieses Gerät hat echte Farben und nicht diese psychedelischen Buntfarben. Das ist schon mal ein Riesending für mich. Ja. Nächster Hammer ist Kirin 990 mit 8 GB RAM und 512 GB Storage beim MatePad Pro. Leute, endlich ein Android-Tablet mit vernünftigen Daten. Der Hammer. 8 GB RAM und 512 GB Storage für ein Tablet. Wow. 7250 mAh Akku. Und wer sagt, Wireless Charging ist mir egal, der kann sogar mit 40 Watt schnell aufladen. Hammer. Und ja, somit ist das Gerät das wohl momentan beste Android-Tablet, das es gibt. Wird auch mit einem Stift geliefert, ja, der M-Pencil, der ein 4096 Level Pressure Sensitivity Nib hat, ja, also das heißt, man hat hier, man kann mit 4096 Stufen quasi die Stärke bestimmen, wie stark man drauf drückt, also wirklich ganz fein dosieren, ja, was das Gerät dann natürlich erkennt und entsprechend zum Beispiel den Strich dicker oder dünner macht, ja, also wenn man nur fein drüber streicht, ist zum Beispiel eine Zeichnung ganz dünn, drückt man da ein bisschen fester drauf, wird eben der Strich wesentlich dicker zum Beispiel. Also sehr, sehr schöne Geschichte. Gut, die Kameras kann man natürlich vergessen, das ist ja ein Tablet, 13 Megapixel Kamera hinten, 8 Megapixel Kamera vorne, immerhin 8 Megapixel reicht auch aus für Videotelefonie zu machen. Bluetooth 5.1 ist drin, GPS bei der LTE-Version und USB-C. Fingerabdruckscanner ist nicht dabei, bei keinem von den Geräten und auch kein 3,5 mm Klinkensteckeranschluss für Sound, aber okay. Das MatePad Pro Wi-Fi Only gibt es in zwei Versionen, jeweils mit 6 GB RAM und 128 GB Storage für 469. Macht euch nicht unglücklich, nehmt die 8 GB RAM mit 256 GB Storage für weniger als $20 mehr. Für $484 bekommt ihr das Gerät. Wer kauft denn da eigentlich die 6 GB Version noch? Das ist doch Quatsch. Ja. Und für gerade mal 70 Euro mehr bekommt ihr die Pro LTE Edition. Da gibt es ebenfalls die zwei verschiedenen Varianten. Hier kostet die Größe 8 GB mit 256 GB Storage und LTE $569. Farben gibt es Dunksia Orange, Castle Peak, Fritillaria White und Night Ash. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, was diese Bezeichnungen aussagen. Yay. es gibt ein optionales magnetisches Keyboard und wie gesagt dieser M-Pencil kostet nicht so viel, habe jetzt allerdings hier auch nicht umgerechnet, aber ich schätze mal, dass es so um die 90 Euro für das Keyboard, nein, halt, das Keyboard ist sogar günstiger, dann sind es 80 Euro für den Pencil etwa und 60 Euro circa für das Keyboard müssen es sein, ja. Ungefähr, Pi mal Daumen. Ab 12. Dezember gibt es das Teil in China zu kaufen. Es wird noch etwas dauern, bis das dann eben auch in anderen Ländern rauskommt. Man schätzt eben, dass es da wohl nicht mehr vor Weihnachten klappen wird. Ja, also könnt ihr euch im Januar einstellen, dann wenn auch die 5G-Version herauskommt in China. Aber was soll's, ein bisschen warten kann man noch, denn das beste Android-Tablet, endlich mit vernünftigen Leistungsdaten, da wartet man doch schon eine Zeit lang drauf. Und da kann man auch noch ein paar Tage länger warten. Android 10 Updates für Huawei und Honor laufen, werden gerade verteilt. Ich habe es noch nicht bekommen. Ich weiß noch nicht, ob ich da froh drüber sein soll. Ich glaube, ich bin froh drüber. Ja. Übrigens gibt es ein paar kleine Unterschiede für das Honor 20 und Honor 20 Pro. Sowie für viele Huawei gebrandete Geräte wird es die Version 10.0.0.168 sein. Für das Honor View 20 ist es allerdings die Version 10.0.0.171. Interessant. Hintergrund kann ich noch nicht sagen, aber das ist eine interessante Kleinigkeit, warum da das Honor View 20 vom Honor 20 abweicht. Interessant. Okay, möglicherweise hat es was mit verbauten Komponenten zu tun oder ähnliches. Lässt natürlich auch hoffen, dass da dann vielleicht auch noch ein Bugfix mit in allerletzter Sekunde eingeflossen ist, denn da komme ich gleich nochmal dazu in den in der Community, denn da gibt es schon ein paar Probleme, wie erwartet, mit Android 10. Was soll ich sagen, ne? Aber auf jeden Fall, stellt euch schon mal darauf ein, kreuzt alle Finger, macht die Updates nicht, wenn ihr gerade unterwegs seid, sonst kann es sein, dass die ein oder andere App überhaupt nicht mehr funktioniert, die ihr gerade braucht. Macht es daheim in Ruhe. Wenn ihr an Gott glaubt, betet eine Runde und dann, macht das Update. Was anderes bleibt einem ja nicht übrig, wenn man die Sicherheits-Updates sind übrigens damit gekoppelt, ja. Man kann nicht sagen, okay, ich möchte die Sicherheits-Updates haben, aber keine Versions-Updates. Daran denken, das Sicherheits-Update ist hier, von Oktober ist hier in dem Update hier mit eingeflochten und wer das eben haben will, der muss updaten. Leider, bleibt mir dann eben auch nichts anderes übrig. So, Microsoft bekommt die Erlaubnis von dem allmächtigen Diktator oder Staat, dass sie weiterhin an Huawei verkaufen dürfen. Gut. Die Erlaubnis für Google steht noch aus. Von daher bleibt es immer noch offen. Ja, Google-Dienste, kommen sie jetzt auf die Mate 30 Geräte und auf alle anderen neuen Geräte von Huawei und Honor oder nicht? Mich interessiert es ehrlich gesagt schon gar nicht mehr. Ich bin froh, wenn sie nicht mehr drauf kommen. Ja, wenn ich mich erstmal an was gewöhnt habe, ist es okay. Ja, ich habe mich jetzt schon an die Sachen gewöhnt. Wenn ich da noch so Nachrichten höre, dass Gmail, also Google Mail, demnächst nur noch kostenpflichtig vernünftig zu nutzen ist, ist mir das dann auch egal. Und zeigt davon, dass man also jetzt langsam aber sicher vielleicht sogar allgemein von amerikanischen Firmen die Finger lassen soll. Ich werde auch hinsichtlich der immer größer werdenden nationalistischen Pauke, die Senatoren, sogar demokratische Senatoren in den USA gegenüber chinesische Firmen schwingen, auch mein Boykott auf bestimmte US-Firmen in Angriff nehmen. Ja. Microsoft schaltet Cortana für Android und iOS ab. Tja, so sieht's aus. Ja. Das ist eine Reaktion auf die unglaubliche Konkurrenz eben von Amazon und Google bei den Sprachassistenten. Auch hier sieht wohl Microsoft keine Chance mehr, mit Cortana weiterhin noch was zu reißen. Manchmal finde ich es ein bisschen schade, dass Microsoft nicht mehr Vertrauen in ihre Produkte hat und das nicht auch nicht länger unterstützt und vielleicht ein bisschen mehr Marktmacht hinten dran schmeißt. Ja, weiß nicht, ob sie es nicht können oder nicht wollen. Ja, gerade mit dem Windows Mobile System, ja, wäre es doch angebracht gewesen, also dieses Windows 10 Phone, ja, das hätte man doch können besser forcieren und noch mehr in die Waagschale werfen. Da hat vielleicht Microsoft ein bisschen Angst gezeigt, ja, Nerven gezeigt. Man wollte nicht so viel riskieren, aber beim Smartphone-Bereich muss man halt all in gehen. Ja, das geht da nicht, dass man sagt, ja, so ein bisschen probieren wir hier ein neues Betriebssystem zu etablieren. Nein, das funktioniert so nicht. Da muss man alles auf eine Karte setzen und durch. Und da würde ich mir schon wünschen, hier bei Cortana, okay, ehrlich gesagt, ich habe nie Cortana benutzt, nur das bedeutet effektiv, ja, wieder ein Assistant weniger. Ja. Und was soll man da machen? Ne? Xiaomi nimmt Europa 2020 in den Fokus. Das finde ich, ist eine gute Nachricht. Ja. Das bedeutet, dass jetzt endlich Xiaomi hier im europäischen Markt Fuß fassen will, und zwar offiziell. Lu Weibing hat es gesagt. Ich glaube, das ist das CEO dort. Der General Manager, ja, hat das gesagt, und von Redmi, also das ist eine Untermarke von Xiaomi, und der hat gesagt, dass eben Xiaomi jetzt 2020 auf den europäischen Markt massiv drängen wird, nachdem sie jetzt eben Indien hier gut abgedeckt haben. Ja, China natürlich sind sie ja Heimat, da sind sie natürlich auch stark vertreten. Und jetzt schielen sie nach Europa so ein bisschen. Haben wir da Glück gehabt, ja, weil Xiaomi vielleicht denkt, okay, also bei den Amis können wir momentan nichts wollen, die kriegen ja schon Schaum vors Maul, wenn man nur China sagt, ne? Und hey, ich gehe jetzt mal in China-Restaurants. Du unpatriotisches Schwein, ja. deswegen hat wohl Xiaomi gemeint, okay, also jetzt ist erstmal Europa dran. Ne? Finde ich cool, denn damit kriegen wir wieder neue innovative Produkte auf den Markt, wo die Amis dann nur neidisch gucken können. Vielleicht schmeißen sie dann wieder mit Sanktionen um sich. Ja? Aber trotzdem cool, finde ich sehr schön. Übrigens, was ich auch cool finde, ist, dass trotz allem, was Sony da nachgesagt wird, nämlich, dass sie hier jetzt bald ihre Smartphone-Business-Ecke einstellen wollen, ja, und so, wegen einem schlechten Absatz. Da gab es ja in den letzten Wochen sehr viel Gerüchte darüber. Und da finde ich es jetzt besonders schön, dass sie auf jeden Fall diese Saison noch nicht aufgegeben haben und der Mobile-Sparte doch wieder eine Chance geben. Ja, also das nächste Jahr ist auf jeden Fall noch gerettet. Und ich hoffe wirklich inständig, dass sie diesmal aus ihren Fehlern gelernt haben, dass sie vernünftige Leistungsdaten anbieten für ihre Flaggschiffe 2020, ja, damit auch die Verkaufszahlen steigen, ja, und dann eben auch wieder ein Lichtblick für Sony da zu sehen ist. Jedenfalls sollen 4 neue Flaggschiff-Phones rauskommen und mindestens 3 Mid-Range-Geräte nächstes Jahr. Das ist eine gute Nachricht. Die Flaggschiff-Geräte sollen mit dem Snapdragon 865 sein und 5G-fähig. Die Mid-Range-Geräte mit dem Snapdragon 735, aber auch 5G-fähig. Das heißt, Sony setzt da bei den neuen Geräten voll und ganz auf 5G. Was man wohl auch noch hier herausgefunden hat, es hat ein riesiges Kamera-Array, diesen neuen Flaggschiff. Ich weiß da nicht, wo diese Gerüchte herkommen, aber es sieht vielversprechend und logisch aus. Es wäre ein 20-Megapixel-Sensor, ein 16-Megapixel-Sensor, 8-Megapixel-Sensor und ein 48-Megapixel-Sensor drauf, ja, und eine Time-of-Flight-Kamera mit 0,5 Megapixel. Das heißt, insgesamt haben wir 6 Kameras, ja, 5 für fotorelevante Sachen und eine für Abstandsmessung. Das ist nicht schlecht. Und natürlich haben diese Kameras auch andere Brennwinkel, sodass eine zum Beispiel dann eben ein Weitwinkel sein kann, andere dann eben eine Telefotolinse etc. etc. Möglicherweise ist da auch noch eine Monochromkamera dabei. Das alles weiß man nicht 100%, nur dieses Kamera-Array ist da schon zu sehen und das scheint wirklich nicht schlecht zu sein. Ja, ja, Gerüchte soll es ja geben. Format soll auch ein 21:9 Display-Phone kommen. Das Xperia 3 soll das heißen. Ja. Also ein sehr langes Gerät, was auch nicht schlecht ist. Bin wirklich gespannt, was da noch kommt. Hoffentlich ist das dann technisch, was RAM betrifft, üppig ausgestattet, so wie es dann 2020 auch gehört. Und nicht, wie es dann 2019 sein sollte. Ja. Und auch, das steht hier auch in dem Artikel von GizChina, dass eben hier auch der Preis stimmen muss und dass man von Apple lernen soll. Billiger, nicht teurer. Ja? Man muss zwar nicht hier die Preise von Redmi oder Vivo haben, aber schon so, dass es eben ein Kampfpreis ist. Und man muss ja auch bedenken, ja, Sony muss auch die Telefone jetzt ankurbeln, den Verkauf, und nicht nur halten. Ja, das ist die große Sache. Und da muss man halt schon was Besonderes bringen. Da muss das beste und schnellste und geilste Handy den besten Preis haben. Und dann bringt man sich ins Gespräch und dann wird das Ding auch sich verkaufen. Ja. Wenn es nur so, naja, der Preis ist okay, die Leistung ist okay, dann kann ich euch sagen, was passiert. Nix. Tja, ein großes Call of Duty Mobile Update gab's mit Controller Support. Ich hab's schon, hab mir schon gedacht, Mensch, Leute, was ist denn hier los? Wo kommen dann auf einmal die vielen guten Spieler her? Bisher waren die nicht zu sehen. Und naja, ich habe ja schon erzählt, ne? Ich bin da relativ gut drin. Und jetzt auf einmal kamen da ein Haufen gute Spieler wie ich. Ja? Hoppla, ne? Was war denn da los? Und dann habe ich mal geguckt und habe es gesehen, tja, Controller supporten. Dann war mir alles klar. Vor allem die Jungs, die hier entgegenkommen, ne? Rechts, links, rechts, links, rechts, links und schießen dabei. Ne? Und da haben wir auch ein Problem. Ja, das werde ich noch in der Community nochmal ansprechen, in der Community News. Aber hier ist es zwar schön, dass es einen Controller Support gibt, aber das heißt im Prinzip jetzt, man kann es nur noch mit Controller vernünftig spielen, wenn man nicht auf den Deckel haben will. Wow. Uff. Samsung Galaxy Watch Erfahrungen Teil 2. Ich habe letzte Woche ja schon was drüber geschrieben. Der Chris aus der Community hat einen Blogpost gemacht über die Erfahrungen von der Samsung Galaxy Watch. Und da gibt es einen zweiten Teil, den habe ich verlinkt. Ich glaube, ich habe letzte Woche tatsächlich vergessen, den Artikel zu verlinken. Aber dort findet ihr dann auch den Teil 1. Auf jeden Fall mal lesenswert. So, jetzt muss ich mal hier Line öffnen, denn da sind die ganzen anderen Sachen noch drin. So, ja genau, also der Controller-Support und die Hacker bei Call of Duty Mobile. Ich habe hier das auch so geschrieben. Mensch, warum sind da auf einmal so gute Spieler unterwegs? Der Chris schreibt, hab's gelesen, also mit dem Controller-Support, nur noch nicht probiert. Vielleicht sogar etwas schade, die hatten echt eine sehr gute Touchscreen-Steuerung. Ja, ehrlich gesagt, ich finde es auch, ich habe mich schon ziemlich an diese wirklich beste Touchscreen-Steuerung für einen First-Person-Shooter auf Smartphones gewöhnt, ja, und war wie gesagt ganz gut, aber damit ist es jetzt vorbei, weil wenn man gegen Leute spielen, das wird jetzt immer wieder passieren, die einen Controller benutzen, ist es vorbei, dann könnt ihr mit dem Touchscreen nicht wirklich noch was reißen. Die Reaktionszeiten geht einfach nicht, ja, und das ist eben massiv. Ich habe auch das Gefühl, dass mittlerweile sehr viel unterwegs sind mit dem Maus- und Tastatur-Hack. Das hat sich wohl nach dem Update ebenfalls verstärkt. Das kann man ganz leicht erkennen, eben da die wie wild rechts, links hin und her rennen. Ja, so das typische Nervige bei First-Person-Shooter. Und da muss Call of Duty dringend nachbessern oder die Firma Tencent Games beim Balancing, ja, weil die Bewegung im Spiel muss dann das Treffen des Gegners massiv verschlechtern. Bisher war das Balancing ganz gut mit dem Touchscreen. Das ist jetzt vollkommen zerstört. Ja? Und im Moment kann man hier links und rechts und hin und her rennen, wie man will, und hat quasi keine Verschlechterung beim Zielen. Das geht ja nicht. Also wer hier totale Treffgenauigkeit hat und hin und her rennt und springt und alles Mögliche, das geht nicht. Und normalerweise hat man das so bei Shootern, die eben zum Beispiel am Computer sind, mit Maus und Tastatur. Ja, sobald man sich dort bewegt, wird die Treffsicherheit der Waffe deutlich verschlechtert. Und wirklich deutlich verschlechtert. Das heißt, wenn man da nicht mal kurz ruhig stehen bleibt, ja, dann schießt man eigentlich nur in der Luft rum. Ja, und so muss das sein. Ganz massiv muss sich das unterscheiden, Bewegung und Stillstand. Und das ist eben momentan nicht der Fall. Jetzt fängt es halt an, ja, Cheetah und Balancing, ja, also im Moment muss man ja sagen, dieser Maus- und Tastatur-Hack, was man mit eben Software machen kann über den Computer, das ist meiner Meinung nach Cheating, ja. Ich weiß, es ist diskussionswürdig, aber das ist ein unfairer Vorteil, den man sich da verschafft, ja. Und da muss eben eingegriffen werden und das Balancing muss deutlich besser sein. Ja. Okay. Naja. Puff. Die Sache hier mit der NFC-Bezahlung war auch noch sowas. Das muss ich ein klein wenig abkürzen. Da hat jemand die Erfahrung gemacht, dass die Sparkasse nur Apple Pay unterstützt, aber kein Google Pay. Das ist natürlich sinnlos. Ja. Warum? Keine Ahnung. Ja. Offenbar scheint wohl hier Apple ein bisschen mehr Druck auszuüben. Ja. Und nach etwas Recherche von Chris hieß es dann auch, die Sparkasse hatte sich mal dazu via Twitter geäußert, Zusammenarbeit mit Google wäre keine Option. Ja, vielleicht ist die Sparkasse dann auch bald keine Option mehr. Also für mich ist die Sparkasse schon seit langer, langer Zeit keine Option mehr. Das war damals, als das Homebanking eingeführt wurde, noch mit Bildschirmtext, ja, war das schon ein Thema. Da habe ich mich dann verabschiedet von der Sparkasse, ja, weil, also verrückt, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Nach mehreren Wechseln, ja, ich wechsle halt meine Bank dorthin, wo aktuelle technische Maßnahmen auch zur Verfügung stehen, ganz klar, da bin ich jetzt bei einer Direktbank, warum auch nicht, ne? Die sinnlosen Diskussionen am Schalter brauche ich nicht. Und ja, wer alles online macht, der braucht auch eine moderne Bank und nicht sowas wie eben die Sparkasse. Es tut mir furchtbar leid. Der Chris schreibt dann auch, dass mit der mobilen Bezahlen ist ja eh so eine Sache in Deutschland bis dato ja nur über die Apple Pay die NFC-Schnittstelle im iPhone genutzt werden konnte, musste die Sparkasse wohl diesen Weg gehen, um dort überhaupt irgendwas anbieten zu können. Allerdings sollte die neue Klausel des Bundestages zum mobilen Bezahlen dazu führen, dass die Hersteller ihre NFC-Schnittstellen für alle Anbieter öffnen müssen. Wir werden sehen. Naja, gucken wir mal. Ne? Die wollen ja nicht eigentlich, ne? Die wollen ja ihre eigene Software nutzen, offenbar. Beim iPhone ging es eben nicht, deswegen mussten sie Apple Pay akzeptieren. Nach dem, was hier jetzt kommt, das wird ja dazu führen, dass dann die Sparkasse ihre eigene App auf Apple einführen muss und Apple verpflichtet ist, die NFC-Schnittstelle auch für die eigene Schrottsoftware von Bank XYZ freizugeben. Ja, das sagt ja auch Apple, das ist viel zu unsicher, bin ich eigentlich auch der Meinung, wenn ich das sehe, was unsere Banken da als zusammenzimmern, da stellen sich einem die Haare zu Berge. Ja. Aber okay, also es wird nicht dazu führen, dass Google Pay unterstützt wird, sondern nur dazu, dass die eigene Software nur unterstützt wird, ja, und die Anbieter eben ihre NFC-Schnittstelle freigeben müssen für die Schrottsoft. Ne? So ist das leider. Vielleicht werden auch einige Banken verschwinden, dass sie sich gegen den Fortschritt stellen und denken, dass sie mit ihren angestaubten Konzepten heute noch bestehen können. Das bleibt zu hoffen. Ja. Alternativbanken gibt es und hoffentlich fängt mal an, eine chinesische Bank hier sich darum zu kümmern, um den europäischen Markt. Ich bin sofort dort. Gut, die Blogger-Geschichte habe ich in der Rios Wochensicht schon erwähnt, weil die dort besser passt. Und damit komme ich auch zur App der Woche. Diesmal wurde es Arkaea. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Arkaea. New Dimension Rhythm Game. Ich habe ja mal vor längerer Zeit das Bang Dream Girls bla bla Party-Spiel da vorgestellt. Ja, das war richtig cool. Nur, klar, das ist mit einer Story verknüpft, mit einer super genialen Story. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Aber es gibt natürlich Leute, die sich für so ein Kram nicht interessieren. Die wollen kein Story in so einem Rhythmus-Game haben, sondern die wollen einfach nur das Rhythmus-Game spielen. Ja, das heißt, zum Takt der Musik eben auf dem Smartphone-Display bestimmte Bewegungen ausführen. Ja, exakt zur gleichen Zeit und eine Auswahl von verschiedenen Songs eben haben. Zwar war auch die Auswahl bei diesem erstgenannten Game durchaus vorhanden, nur wie gesagt, die Story hat halt da doch schon mal gestört. Und hier gibt's jetzt mit AKEA ein Rhythmus-Game, das auf die Story eigentlich verzichtet. Zwar hat es schöne Abbildungen und coole Charts, die hier mit in den verschiedenen Spielmodis hier zu sehen sind, aber man muss sich da nicht durch lange Storys quälen oder so, sondern man kann einfach loslegen und eben hier solche Musikspiele machen. Und die haben es in sich richtig gut. Die Wertung ist auch sehr gut, was mich nicht wundert. Über 90 Songs gibt es hier von 50, zumindest in Japan, bekannten Interpreten. Ja? Drei verschiedene Rhythmus-Schwierigkeitsgrade für jeden Song einstellbar. Auch das ist nicht schlecht. Für jeden Song gibt es eine richtige Cover-Einblendung. Und mehr auch die Rückseite von einer CD beispielsweise, von dieser CD kann man sehen, richtig gut gemacht. Und die Musikbibliothek wird permanent erweitert durch Updates, die da kommen. Man kann Online-Friends haben und dann eben auch Scoreboards zum Vergleichen der Tester. Ja, es gibt eine Mini-Story, ja, aber die ist hier wirklich eher im Hintergrund. Leider ist das Ganze auch natürlich mit In-App-Purchases verknüpft. Ihr könnt euch ja vorstellen, ja, dass es eben nicht ganz so einfach ist, die ganzen Lizenzen für diese Songs zu bekommen. Und deswegen muss man da schon hin und wieder mal eben in den Geldbeutel greifen und sich dort eben Songs auch freischalten, sprich kaufen für das Game. Ja. Aber ich glaube, das ist eben ein ganz normales Ding bei diesem Genre, weil somit verdienen nicht nur die Firmen das Geld, sondern so werden eben auch die Lizenzen für diese Songs bezahlt. Anders da wird es wohl nicht geben. Das Spiel läuft auf sowohl auf dem Phone als auch auf Tablets. Ja. Es gibt einige Songs, die eben free-to-play sind, aber eben auch Songs, die man kaufen muss. Freischalten kann man sich da auch einiges. Also man hat sicherlich schon genug mit den kostenlosen Songs. Wie gesagt, es sind sehr viele japanische Songs, aber auch von anderen Ländern. Und damit hat man einfach eine schöne, abgerundete Sache. Und mir gefällt es ausgesprochen gut, das AKEA, auch bei der Eingabe, das möchte ich auch nochmal erwähnen, bei dem Spielen selbst sind die Spieldisplays klar und deutlich und nicht zu extrem verwirrend, meiner Meinung nach. Und das ist ja auch eine wichtige Sache. Und ja, eine Sache zur Warnung. Man hat drei verschiedene Schwierigkeitsstufen und das aus gutem Grund, denn das kann sehr schnell sehr, sehr schwierig werden, das Game. Und das sind wirklich, wie immer, vor allem Japaner, Profi-Gamer unterwegs, ja, so hat das den Anschein, die einfach übermenschlich spielen und zwar ohne Cheaten. Und das ist wirklich mal unglaublich. Guckt euch nur mal die Videos von zum Beispiel Dance Dance Rhythm oder Dance Dance Revolution auf dem Computer an. auf YouTube beispielsweise. Ich weiß nicht, wie schnell Menschen noch reagieren können, aber also ich wurde früher oft Data genannt, weil meine Reaktionszeiten legendär waren. Ja, wenn ich mir die angucke, dann muss ich sagen, nee, da stimmt was nicht. Also wenn ich Data bin, dann sind die Gott. Und das geht nicht. Tja, so wird man auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ja. Also es sind echt irre Leute dabei, Wahnsinn. Deswegen nicht unterkriegen lassen und einfach in eurer Spielstärke spielen und dann macht das Ganze einfach Spaß und darauf kommt es an. Also, AKEA New Dimension Rhythm Game, App der Woche und im Play Store kostenlos zum Download. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit, ja, auf uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Dort findet ihr die Links zur Line-Community, wo ihr alles loswerden könnt und auch zu den Links und weiteren Informationen zu der Sendung. Ich habe schon lange nicht mehr erwähnt, was für ein Track im Intro und Outro benutzt wird. Das ist von Zero Project, der Titel Infinity, und der wurde damals unter Yamendo.com lizenziert unter einer Creative Commons License 3.0 bei SA. So, damit haben wir auch mal das wieder erwähnt. Ich finde es immer noch ein schöner Song. Ja. Ich habe mich noch nicht getraut, was anderes zu nehmen. Naja. Erwähnt alles Line Community, Links, alles erwähnt, super. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich sehen wir uns nächste Woche. Bis dann, tschüss. Androids rule that world.